Ja, meine lieben guten Freunde. Nathan, die Karawane ist da. Ich bin so reich nun, wie ich lange nicht gewesen. Dein Geld kannst du dir wiederholen lassen. Warum zuerst von dieser Kleinigkeit? Du hast geweint. Was fehlt dir? Bist doch meine Tochter noch. Mein Vater. Wir verstehen uns. Wenn sonst dein Herz nur dein noch ist, wenn deinem Herzen sonst nur kein Verlust droht. Keiner. Keine sonst. Sonst keiner. Nun, so habe ich mich betrogen. Was man nicht zu verlieren fürchtet, hat man zu besitzen nie geglaubt und nie gewünscht. Das ändert, Nathan. Das ändert alles. Saladin, wir kamen auf dein Geheiß. Allein ich hatte dich verleitet. Jetzt bemühe dich nur nicht weiter. Soll alles dir denn entgegenkommen? Alles dich erraten? Nun, du hörst ja, siehst ja, Sultan. Umso schlimmer, wenn deiner Sache du nicht gewisser warst. So bin ich's nun. Wer so auf eine Wohltat trotzt, nimmt sie zurück. Was du gerettet, ist deswegen nicht dein Eigentum. Komm, liebes Mädchen, komm. Nimm's mit ihm nicht so genau. Beschäm ihn. Tu, was ihm zu tun geziemte. Bekenn ihm deine Liebe. Trage dich ihm an. Komm, Liebe, komm. Geh, Liebe, geh. Es ist für deine Dankbarkeit noch immer wenig, noch immer nichts. Halt, Saladin, halt, Sita, hier hat noch einer mitzureden. Wer? Ihr Bruder. Rechas Bruder? Ja. Mein Bruder? So habe ich einen Bruder. Wo? Wo ist denn dieser Bruder? Noch nicht hier? Ich sollte ihn hier treffen. Wenn ihr mich eures Wahrnamens gleichgewürdigt hättet. Wie? Ihr seid Kurt von Staufen nicht. Wie heiß ich denn? Von Filneck. Doch eure Mutter, die war eine Staufin. Ihr Bruder, euer Ohm, der euch erzogen, dem eure Eltern euch in Deutschland ließen, bis von dem rauen Klima dort vertrieben sie wieder hier zu Lande kamen, der hieß Kurt von Staufen, mag vielleicht an Kindesstatt euch angenommen haben. Seid ihr denn schon lange mit ihm zurückgekommen? Und er lebt doch noch. Er selbst ist tot. Ich kam es mit der letzten Verstärkung unseres Ordens. Aber was hat mit diesem allen Rechers Bruder zu schaffen? Euer Vater. Wie? Auch den habt ihr gekannt? Der war mein Freund. Nannte sich Wolf von Filneck. Aber war kein Deutscher. War einer Deutschen nur vermählt. War eurer Mutter nach Deutschland nur auf kurze Zeit gefolgt. Und Rechers Bruder? Seid ihr. Ich? Ihr Bruder? Er mein Bruder. Geschwister? Sie Geschwister? Mein Bruder. Ihr Bruder. Kann nicht sein. Sein Herz weiß nichts davon. Solch eine Schwester nicht erkennen wollen? Geh. Ihr nehmt und gebt mir, Nathan, mit vollen Händen beides. Nein, ihr gebt mir mehr, als ihr mir nehmt. Unendlich mehr. Meine Schwester. Meine Schwester. Nathan, auf ein Wort. Ja? Du sagtest soeben... Was? Aus Deutschland sei ihr Vater nicht gewesen. Ein geborener Deutscher nicht. Wo war er sonst denn her? Das hat er selbst mir nie vertrauen wollen. Aus seinem Munde weiß ich nichts davon. Und war kein Abendländer. Dass er das nicht war, das hat er mir gesagt. Er sprach am liebsten Persisch. Persisch? Was will ich mehr? Er ist's, er war es. Wer? Mein Bruder, ganz gewiss, mein Assad, ganz gewiss. Nimm die Versicherung hier in diesem Buch. Noch wissen sie von nichts, noch steht's bei dir allein, was sie davon erfahren sollen. Ich meines Bruders Kinder nicht erkennen? Ich sie dir wohl lassen? Sie sind es, sie da sind beide deines, meines Bruders Kinder, mein Sohn, mein Assad, meines Assads Sohn. So waren jene Träume, womit man meine Kindheit wiegte, doch mehr als Träume. Seht den Bösewicht, er wusste was davon und konnte mich zu seinem Mörder machen wollen. Wart!